Mr. Champagne, Heroin-Zwischenhändler. Gaspare Mutolo, Sohn eines Fahrkartenschaffners bei der Palermer Straßenbahn, wurde sanft in die psychologischen Härten eines Lebens als Profikiller eingeführt. Als neues Mitglied der Cosa Nostra durfte er schon bald einen ersten Blick in die Folterkammer der Mafia werfen. Dort erteilte man ihm praktischen Anschauungsunterricht in der Technik des Garrottierens. Als nächstes lernte Mutolo, wie man eine Leiche verschnürte, damit sie in den Kofferraum passte, und wie man sie fachgerecht begrub, nämlich mit ungelöschtem Kalk und Kunstdünger, damit die Stelle bald überwuchert war. Dieser Abhärtungsprozess zahlte sich aus, als Mutolo mit ruhiger Hand seinen ersten Solomord beging, indem er einem abtrünnigen Ehrenmann während eines sorgfältig inszenierten Raubüberfalls die Kehle durchschnitt. Das Töten wurde für ihn bald zur Routine, wie Generationen von Mafiosi vor ihm. Mutolo absolvierte anschließend im Schnellverfahren eine Lehre, die ihn in sämtliche maßgeblichen kriminellen Geschäfte einführte. In Neapel schmuggelte Mutolo zunächst Drogen mit Camorristi, dann schickte man ihn in die reiche Lombardei, wo er Informationen über potenzielle Entführungsopfer sammeln sollte. Wieder daheim in Palermo lernte Mutolo, wie sich mit öffentlichen Bauprojekten Geld machen ließ. Mutolo erwies sich als gehorsamer Handlanger für seinen Boss, Saro Riccobono aus der Patana Mondello-Familie. Alles lief wie geschmiert in dieser guten, wenn auch nicht außergewöhnlichen Mafia-Karriere. 1975 tat sich plötzlich ein neues Geschäftsfeld auf, eines, das der Mafia mehr Vermögen einbringen würde als der Tabakschmuggel, die Entführungen und das Bauwesen zusammen. Der Heroinrausch der Cosa Nostra hatte begonnen. Gaspare Mutolo betätigte sich als Zwischenhändler, kontaktierte die Großhändler im Nahen und Fernen Osten, brachte die Ware nach Sizilien und verkaufte sie weiter an Händler innerhalb der Cosa Nostra, die Verbindungen nach Amerika hatten. Als führender Heroin-Zwischenhändler hatte Mutolo einen verlässlichen Einblick in die organisatorische und wirtschaftliche Struktur des Drogenhandels der Mafia. Aus dieser Karte wird ersichtlich, dass die Cosa Nostra nicht en bloc in das Heroingeschäft einstieg. Ebenso wenig machte sie der Heroinboom der späten 70er Jahre zu einem hierarchischen Rauschgiftkonzern. Sie blieb, was sie immer gewesen war, ein krimineller Geheimbund. Jedes einzelne Mitglied, jeder kleinere Freundesklüngel, jede Familie und jedes Koordinationsgremium wie die Palermer Kommission fand seinen Platz. Eine Art Binnenmarkt entwickelte sich unter den Ehrenmännern. Einige Großhändler verkauften Morphinsendungen an Heroinköche, die sie aus der Bruderschaft kannten. Sobald das Morphin zu Heroin veredelt war, kauften sie es zurück. Oft handelten die Bosse nicht direkt mit dem Heroin, sondern machten es sich bequem und besteuerten die Dealer, die sie kannten. Ein weitaus ungefährlicherer Weg, um Geld zu verdienen. 1981, mein magischer Moment, das beste Jahr meines Lebens, erinnerte sich Mutolo. Armani-Anzüge, Seidenkrawatten, Maßschuhe, Uhren von Cartier für seine Freunde, die Anwälte, Ärzte und Professoren aus Teramo, mit denen er verkehrte, gaben Mutolo den Spitznamen Mr. Champagne. Heute, als Kronzeuge, führt er ein bescheidenes Leben. Er hat eine neue Identität angenommen und fährt statt des Ferraris einen Motorroller. So ist es vielleicht verständlich, dass er sich mit Wehmut an sein einstiges Luxusdasein erinnert. Die gewaltigen Mengen preisgünstigen Heroins, die in den 70er Jahren durch Italien geschleust wurden, verursachten eine explosionsartige Zunahme des Drogenkonsums auf der Halbinsel. 1970 hatte man das Heroinproblem noch kaum registriert. Doch schon 1980 gab es in der italienischen Bevölkerung pro Kopf mehr Heroinsüchtige als in den Vereinigten Staaten. Trotz des wachsenden Drogenkonsums in Italien blieb Amerika absolut gesehen der größte Absatzmarkt. Gaspare Mutolo war ein dicker Fisch in dem komplexen Im- und Exportspiel, dem der Heroinhandel zwischen Fernost, Sizilien und den Vereinigten Staaten glich. Doch er war bei weitem nicht der dickste im Teich. Mutolo lernte sehr schnell, dass den strategisch günstigsten Platz in der Versorgungskette nach Amerika jene Mafiosi innehatten, denen der Spagat über den Atlantik gelang. Das transatlantische Syndikat hatte die Schlüssel zum Heroinmarkt der USA. Jeder, der en gros Drogen an die Ostküste liefern wollte, kam schwer an ihnen vorbei. Unser sizilianischer Zwischenhändler, Gaspare, Mr. Champagne Mutolo, wusste dies aus Erfahrung. 1981 lieferte das erste seiner Schiffe 400 Kilo raffiniertes Heroin aus Thailand. Das transatlantische Syndikat erfreute sich bester Kontakte zur Welt der Cosa Nostra in den Banken und hatte auch in der Geschäftswelt und der Politik enorme Zugkraft. Seine Mitglieder standen den Salvo-Vettern nahe, sagenhaft reichen Baronen in Siziliens privatisiertem Steuereintreibungssystem. Auch mit Salvo Lima waren sie befreundet, dem jungen Türken. Über Lima und die Salvo-Vettern war ihnen die Aufmerksamkeit des mächtigsten Politikers in Italien gewiss, Giulio Andreotti, der am Ende 7-mal Premierminister geworden war in seiner parlamentarischen Laufbahn. Zu seinem Lager innerhalb der Democrazia Cristiana zählten Lima und auch dessen sizilianische Gefolgsleute. Laut Aussage des obersten Gerichtshofs in einem Urteil aus dem Jahr 2004 bezeigte Andreotti dem Mafioso Stefano Bontate et al. Bis 1980, als die wachsende Gewalttätigkeit der Cosa Nostra ihn allmählich befremdete, eine zuverlässige, stabile und freundliche Verfügbarkeit.